Stein. Wo immer ich auch wohne, ist mir jeder Ort ein Heim. Ich bin ein Strauch, doch bin ich frei. An mir ging dieser Kelch vorbei. Ein furchtloser König von Söldner.